الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين Im Namen Allahs des Alabamas vom Herzigen, Allahs Segen, Heil und Barmherzigkeit sind auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister, der Iman, der Glaube, ist eine Angelegenheit des Verborgenen. Und deswegen überlassen wir die Wirklichkeit davon Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Herr subhanahu wa ta'ala und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam haben uns ein paar Dinge über diese Welt des Verborgenen mitgeteilt. Dass eben unser Iman abhängig ist, was seine Stärke angeht, von unserer Umsetzung unserer eigenen Religion, von unseren Taten. Und man hat uns mitgeteilt, dass es eine feste Beziehung gibt zwischen dem Buch unseres Herrn und unserem Iman. Es gibt eine feste Beziehung zwischen dir und dem Koran. Dadurch gibt es eine Beziehung zwischen dir und dem Herrn, subhanahu wa ta'ala, denn er ist der Sprecher des Koran. Und dadurch gibt es eine Beziehung zwischen dir und deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala. Wer eine gute Beziehung zum Koran hat, hat eine gute Beziehung zu seinem Herrn. Die Gläubigen haben verschiedene Beziehungen zum Koran al-Karim, durch die sie versuchen, die Barmherzigkeit und Zufriedenheit ihres Herrn zu erlangen. Manche von ihnen lesen den Koran. Und das ist sicherlich ein Tor zur Zufriedenheit Allahs. Andere von ihnen, und der Sinn des Ganzen, der Aufzählung ist, lieber Bruder und liebe Schwester, dass du dich insha'Allah ta'ala wiederfindest in einer Kategorie oder zwei oder wenn es geht sogar in allen. Andere verinnerlichen den Koran. Sie lesen die Ayat mit den Augen, machen sich bewusst, was darin steht. Die anderen konzentrieren sich auf die Umsetzung. Die Nächsten konzentrieren sich auf das Lehren des Koran, wie man ihn liest. Die Nächsten konzentrieren sich auf die Erläuterung. Andere, Allah subhanahu wa ta'ala hat ihnen ein Gehör gegeben, dass dem Koran viel zuhört, wenn er gelesen wird. Und wiederum andere haben es zur Lebensaufgabe gemacht, den Koran al-Karim zu verbreiten. Allah subhanahu wa ta'ala sagte sinngemäß im Koran al-Karim, Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, liebe Geschwister, dass es verschiedene Arten gibt, wie man eine Beziehung hat zu seinem Herrn über dieses edle Buch. Such dir die Möglichkeiten aus, die dir zur Verfügung stehen, aber wisse, dass du, je nachdem, wie sehr du dich wiederfindest in diesen Kategorien, die wir erwähnt haben, dementsprechend ist deine Beziehung zu deinem Herrn subhanahu wa ta'ala. Der Koran al-Karim wurde herabgesandt und es ist die beste Ermahnung, die wir wiederfinden können für Herzen, die krank sind oder Herzen, die gesund sind. Allah sagte sinngemäß und warne mit ihm, das heißt dem Koran, und warne mit ihm diejenigen, die sich davor fürchten, zu ihrem Herrn versammelt zu werden. Sie werden außer ihm keinen Beistand und keinen Fürsprecher haben, auf dass sie gottesfürchtig werden mögen. Das heißt, der Koran al-Karim und damit zu warnen, führt letztendlich dazu, dass du gottesfürchtig bist. Dass du dich vor deinem Herrn vorsiehst. Diejenigen, die mit dem Koran al-Karim leben, ihm gemäß leben, das sind diejenigen, die sich vor den Qualen der Hölle in Wirklichkeit schützen. Liebe Geschwister, wer ermahnt werden will und das Jenseits fürchtet, der soll sich an den Koran wenden. Allah sagte subhanahu wa ta'ala sinngemäß in der letzten Ayah von Surat Qaf, فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ. Das heißt, und erinnere durch den Koran jeden, der sich vor meiner Verheißung fürchtet. Wenn wir allerdings nicht durch den Koran bewegt werden, wenn wir ihn hören, dann hat das zweierlei Gründe, mindestens. Zwei wesentliche. Erstens, die Sünden, die unser Herz verdecken. Und so ist es beschrieben worden im Koran sinngemäß, als wäre es Rost. Als wäre es Rost über unseren Herzen, das sich festgesetzt hat aufgrund der Sünden, die wir begangen haben. Und die Lösung dafür ist eine ganz einfache. Sie lautet, Allah zu fürchten. Denn Allah sagte sinngemäß in Surat Al-Anfal, O, die ihr glaubt, wenn ihr euch vor eurem Herrn vorseht, wenn ihr Allah fürchtet, dann wird er euch eine Unterscheidungsgewalt geben. Unterscheidungsgewalt, Furqan, bedeutet, dass man erkennen wird, was wahr ist und was falsch ist. Dass man die Möglichkeit hat, zu unterscheiden und dann dem richtigen Weg zu folgen. Was die Sprache angeht, das ist eine Frage oder das ist eine Sache, die jeder für sich selbst beantworten kann. Aber da empfehle ich jedem Bruder und jeder Schwester, die entweder die arabische Sprache nicht so gut verstehen, dass sie natürlich nachschlagen in Werken und sich mit der arabischen Sprache beschäftigen. Und wer das nicht kann, so dass er zumindest nachschlägt in sein, also frag dich selbst, lieber Bruder, liebe Schwester, wann hast du zuletzt den Koran in deiner eigenen Muttersprache aufgeschlagen und nachgelesen? Und wenn du was nicht verstanden hast, hast du nachgefragt oder im Tafsir entsprechend nachgeschaut. Je weiter du dich vom Koran entfernst, je weiter entfernst du dich von deiner eigenen Religion. So sagte Allah sinngemäß übersetzt, verließ ihnen die Kunde von dem, es geht hier um eine Person, nach manchen Tafsir-Gelehrten geht es um eine Person der Kinder Israels, verließ ihnen die Kunde von dem, dem wir unsere Ayat, unsere Zeichen gaben, und der sich dann ihrer entledigte. Er entfernte sich davon, hielt sich einfach nicht daran. Da verfolgte ihn der Satan und so wurde er einer der Verirrten. Möge Allah uns davor bewahren. Der Koran schützt also vor dem Shaitan. Und das ist eine bekannte Sache. Je weniger du verstehst, desto größer ist das Problem. Und deswegen, liebe Geschwister, Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim hat uns sogar mitgeteilt, dass der Mensch, Gott bewahre, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihn von der Rechtleitung abbringen will, macht er einen Vorhang zwischen dir und dem Koran al-Karim und du wirst nicht verstehen, was Allah dir sagt. Das heißt, dein Herz begreift nicht, was gesagt wird. Es gelangt nicht in dein Herz rein, vielleicht in deine Ohren, aber es nutzt nichts. Sinngemäß heißt in Surat al-Isra, Vers 45, wenn du den Koran vorträgst, setzen wir zwischen dir und denjenigen, die nicht an das Jenseits glauben, einen unsichtbaren Vorhang. Möge Allah uns davor bewahren, dass Allah subhanahu wa ta'ala das teilweise mit unser einem macht. Und der Grund sind zweifellos die Sünden, liebe Geschwister. Der Koran genügt vollkommen als Ermahnung. So sagte er das sinngemäß in Surat al-Ankabut in der 51. Aya. Der Koran ist deutlich, klar. Wir wissen, welches Ziel der Koran verfolgt. Der Koran ist deutlich, was er von uns will. Der Aufruf ist deutlich. Der Koran ist vollkommen. Der Koran, was Allah von dir will, versteht jeder, der ihn liest. Im Vergleich dazu, andere Gruppen und andere Ideologien und andere Dinge, zu denen aufgerufen wird, das stammt von Menschen. Und manchmal ist nicht klar, was sie sagen. Manchmal sagen sie etwas und meinen etwas anderes, um dich in die Irre zu führen. Und die Ideologien, sie umfassen immer nur bestimmte Lebensaspekte und andere lassen sie außen vor. Und ganz vor allem, sie sind fehlerhaft. Was aber den Koran angeht, liebe Geschwister, so ist er klar und deutlich und darin ist nichts Krummes. Und deswegen empfiehlt uns Allah subhanahu wa ta'ala. Und diese Ayah ist zwar an den Propheten sallallahu alaihi wasallam gewendet, aber trotzdem meint er damit ihn und seine Ummah. Er sagte sinngemäß in Surat al-Zukhruf, Vers 43 und 44, so halte fest an dem fest, was dir offenbart worden ist. Du befindest dich wahrlich auf einem geraden Weg und er ist, der Koran, wirklich eine Erinnerung für dich und für dein Volk und ihr werdet danach gefragt werden. Jeder von uns wird gefragt werden. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch den Erfolg verleihen, dass wir uns an den Koran halten. Fest danach gehen, keinen Schritt davon machen, ohne zu schauen, ob unser Herr damit zufrieden ist. Wa sallallahu wa sallam, mubarak, ala nabiyyina Muhammadan.